Wer sind die Juden? Die Juden sind jene, die sich zum Gesetz des Moses bekennen. Sie haben nicht die Taufe empfangen und glauben nicht an Jesus Christus. Das heißt, die meisten Juden heute sind überhaupt keine Juden, weil sie überhaupt nicht zum Gesetz des Moses bekennen. Sie bekennen sich zu überhaupt nichts. Sie sind genauso Agnostiker oder Atheisten wie viele Mohammedaner und andere Ungläubige. Juden sind jene, die man als orthodoxe Juden bezeichnet und gewisse Gruppierungen, die sich zum Gesetz des Moses bekennen, aber nicht die Taufe haben und nicht an Jesus Christus glauben. Sie sind im alten Gesetz sozusagen stehen geblieben und stehen dort immer noch. Sind sie an sich nicht Irrgläubige, Ungläubige, weil sie das Gesetz vom Alten Testament glauben, nur haben sie eben einen wichtigen Punkt versäumt. Das heißt, dass sie die Ankunft des Messias nicht anerkennen. Nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes, als den Messias glauben. Sie sind also keine Ungläubigen im direkten Sinn, deswegen werden sie immer eigens genannt.